Nächste Frage. Kann sich jemand außerhalb der katholischen, apostolischen, römischen Kirche retten? Nein, außerhalb der katholischen, apostolischen und römischen Kirche kann sich niemand retten, wie sich auch niemand außerhalb der Arche Noahs, die ein Vorbild dieser Kirche war, vor der Sintflut retten konnte. Das kann man diese Tage im Brevier lesen. Die Sintflut. Gott macht den Neuanfang mit dem Menschengeschlecht, vertilgt es, außer diese 8 Menschenseelen. Noah und seine Frau, seine 3 Söhne und deren Frauen und ein paar Viechern, ein bisschen was von allem. Und alles andere wird vertilgt, also die Fische wahrscheinlich nicht, was sie weiter schwimmen können, aber alles andere von der Luft und auf dem Land vertilgt worden, alles, also keine andere Menschenseele ist gerettet worden. Die Arche Noahs ist eben ein schönes Vorbild für die Kirche, die durch die Zeiten besteht und hier aber außerhalb derer niemand gerettet wird.